Trump gelang es, zur Verkörperung des amerikanischen Aufstiegsversprechens zu werden. Ein Reality-Star, politischer Wrestler und bürokratischer Dilettant wird Präsident. Damit passte er perfekt in den Tellerwäscher-Erzählbogen einer ganzen Nation, auch wenn er natürlich schon als Millionär startete. Der amerikanische Marketingprofessor Ronald Hill analysierte 30.000 Tweets aus Trumps Twitter-Feed von Januar 2015 bis Dezember 2020. Er kam zu der Erkenntnis, dass Trumps gesamter politischer Aufstieg anhand seiner Tweets als eine Heldenreise gelesen werden kann. Sie beginnt seiner Beobachtung nach mit einem reichen Immobilienunternehmer, der sich selbst als Erlöser inszeniert und dem republikanischen Volk verspricht, es vor Ausländern und Demokraten zu behüten. In der Folge musste er viele abenteuerliche Herausforderungen bestehen, beispielsweise den sogenannten Russland-Hoax und das Latrinengerücht, russische Freudendamen hätten auf seinen Wunsch hin auf ihn uriniert. Mit seiner Niederlage im Präsidentschaftswahlkampf 2020 endete diese Heldenreise vorerst. Allerdings nicht ohne eine heroische Klimax, als seine Anhänger auf sein Geheiß hin das Kapitol in Washington, D.C. stürmten. Im Januar 2021 twitterte er: Washington wird mit Leuten geflutet, die nicht wollen, dass ein Wahlsieg von ermutigten, radikalen, linken Demokraten gestohlen wird. Unser Land hat genug, sie werden es nicht mehr ertragen. Wir im Oval Office hören euch und lieben euch. Diese Nachricht allein enthält wichtige Bestandteile einer Heldenreise, analysiert Hill. Die radikalen linken Demokraten werden zu Antagonisten deklariert. Ihr Vergehen, das Stehlen des Wahlsiegs, wird benannt. Es erfolgt der Ruf zu den Waffen. Unser Land hat genug. Und der Pakt des Helden mit seiner Gefolgschaft wird besiegelt. Wir hören euch und lieben euch.